Phädra von Jean-Baptiste Racine, übertragen von Friedrich von Schiller. Dritter Aufzug, erster Auftritt. Phädra, Oenone. Phädra, hinweg, hinweg, zu andern wendet euch mit diesen Ehren, die man auf mich häuft, Unglückliche, wie kannst du in mich dringen, dass ich mich zeige? O, verbirg mich vielmehr, ach, nur zu offen hab ich mich gezeigt, mein rasend Wünschen wagt ich kund zu geben, ich habe gesagt, was man nie hören sollte. Wie horcht er auf, wie lange wußt er nicht, ausweichend meiner Rede zu entschlüpfen, wie sann er nur auf schnelle Flucht und wie vermehrte sein Erröten meine Scham. O, warum hieltst du meinen Arm zurück, als ich sein Schwert auf meinen Busen zückte? Erblaßt er nur für mich, entriss er mir's? Genug, daß meine Hand daran gerührt, ein Greuel war's in seinem Aug, es war geschändet und entehrte seine Hände. Oenone, so deinem eiteln Jammer ewig nur dahingegeben, nährst du eine Glut, die du ersticken solltest. Wär's nicht besser, nicht würdiger des Bluts, das in dir fließt, dein Herz in edlern Sorgen zu zerstreuen, den Undankbaren, der dich hasst, zu fliehen, zu herrschen und das Zepter zu ergreifen? Phädra, ich herrschen, ich ein Reich mir unterwerfen, und bin nicht Meister meiner selbst und bin nicht mächtig meiner Sinne mehr. Ich herrschen, die einer schimpflichen Gewalt erliegt, die stirbt. Oenone, so flieh, Phädra, ich kann ihn nicht verlassen. Oenone, ihn nicht verlassen und verbanntest ihn. Phädra, es ist zu spät, er weiß nun meine Liebe, die Grenze keuscher Scham ist überschritten, das schimpfliche Geständnis ist getan, Hoffnung schlich wider Willen in mein Herz, und riefst du selbst nicht meine fliehende Seele mit schmeichelhaftem Trosteswort zurück? Du zeigtest mir verdeckt, ich könnt ihn lieben. Oenone, dich zu erhalten, ach, was hätt ich nicht unschuldig oder sträflich mir erlaubt. Doch wenn du je Beleidigung empfandst, kannst du vergessen, wie der Stolze dich verachtete, wie grausam höhnend er dich, nur nicht gar ihm ließ zu Füßen fallen, wie machte dieser Stolz ihn mir verhaßt, o, daß du ihn nicht sahst mit meinen Augen. Phädra, Oenone, diesen Stolz kann er verlieren, wild ist er wie der Wald, der ihn erzog, er hört ans raue Jagdwerk nur gewohnt, zum ersten Male jetzt von Liebe reden, er schwieg wohl gar aus Überraschung nur, und Unrecht tun wir ihm mit unsern Klagen. Oenone, bedenk, daß eine Skythin ihn gebar. Phädra, obgleich sie Skythin war, sie liebte doch. Oenone, er haßt, du weißt es, unser ganz Geschlecht. Phädra, so werd ich keiner andern aufgeopfert, zur Unzeit kommen alle deine Gründe, hilf meiner Leidenschaft, nicht meiner Tugend, der Liebe widersteht sein Herz, lass sehen, ob wir's bei einer andern Schwäche fassen, die Herrschaft lockt ihn, wie mir schien, es zog ihn nach Athen, er konnt es nicht verbergen, die Schnäbel seiner Schiffe waren schon herumgekehrt und alle Segel flogen. Geh, schmeichle seiner Ehrbegier, Oenone, mit einer Krone Glanz, er winde sich das Diadem um seine Stirne. Mein sei nur der Ruhm, dass ich's ihm umgebunden. Behaupten kann ich meine Macht doch nicht, nehm er sie hin. Er lehre meinen Sohn die Herrscherkunst und sei ihm statt des Vaters. Mutter und Sohn geb ich in seine Macht. Geh, lass nichts unversucht, ihn zu bewegen. Dich wird er hören, wenn er mich nicht hört. Dring in ihn, seufze, weine, schildre mich als eine Sterbende. O schäme dich auch selbst der Flehensworte nicht. Was du gut findest, ich bekenne mich zu allem. Auf dir ruht meine letzte Hoffnung. Geh, bist du zurückgekehrt, beschließ ich nichts. Oenone geht ab. Zweiter Auftritt, Phädra, allein. Du siehst, in welche Tiefen ich gefallen, furchtbare Venus, unversöhnliche. Bin ich genug gesunken? Weiter kann dein Grimm nicht gehen. Vollkommen ist dein Sieg. Getroffen haben alle deine Pfeile. Grausame, willst du deinen Ruhm vermehren? Such einen Feind, der mehr dir widerstrebt. Dich flieht Hippolyt, er spricht dir Hohn, und nie hat er ein Knie vor dir gebeugt. Dein Name schon entweiht sein stolzes Ohr. Räche dich, Göttin, räche mich, er liebe. Doch was ist das? Du schon zurück, Oenone? Man verabscheut mich, man will dich gar nicht hören. Dritter Auftritt, Phädra, Oenone. Oenone, ersticken musst du jeglichen Gedanken an deine Liebe jetzt, Gebieterin, sei wieder ganz du selbst, ruf deine Tugend zurück. Der König, den man tot geglaubt, er wird sogleich vor deinen Augen stehen. Theseus ist angelangt, Theseus ist hier, entgegenstürzt ihm alles Volk. Ich ging, wie du befahlst, den Hippolyt zu suchen, als tausend Stimmen plötzlich Himmel an. Phädra, mein Gatte lebt, Oenone, mir genug. Ich habe eine Leidenschaft gestanden, die ihn beschimpft, er lebt. Es braucht nichts weiter. Oenone, wie, Königin? Phädra, ich sagte dir's vorher, du aber hörtest nicht. Mit deinen Tränen besiegtest du mein richtiges Gefühl. Noch heute früh starb ich der Tränen wert. Ich folgte deinem Rat und ehrlos starb ich. Oenone, du stirbst? Phädra, ihr Götter, was hab ich getan? Mein Gemahl wird kommen und sein Sohn mit ihm. Ich werd ihn sehen, wie er ins Aug mich fasst, der furchtbare Vertraute meiner Schuld, wie er drauf Achtung gibt, mit welcher Stirn ich seinen Vater zu empfangen wage. Das Herz von Seufzern schwer, die er verachtet, das Aug von Tränen feucht, die er verschmäht, und glaubst du wohl, er, so voll Zartgefühl, so eifersüchtig auf des Vaters Ehre, er werde meiner schonen, den Verrat an seinem Vater, seinem König, dulden, wird er auch seinem Abscheu gegen mich gebieten können? Ja, und schwieg er auch, Oenone, ich weiß meine Schuld und nicht die Kecke bin ich, die, sich im Verbrechen in sanfte Ruh einwiegend, aller Scham mit ehrner Stirne, nie errötend, trotzte. Mein Unrecht kenn ich, es steht ganz vor mir, schon seh ich diese Mauern, diese Bogen, Sprache bekommen und mich anzuklagen bereit, des Gatten Ankunft nur erwarten, furchtbares Zeugnis gegen mich zu geben. Nein, lass mich sterben, diesen Schrecknissen entziehe mich der Tod. Er schreckt mich nicht, mich schreckt der Name nur, den ich verlasse, ein grässlich Erbteil meinen armen Kindern. Die Abkunft von dem Zeus erhebt ihr Herz, der Mutter Schuld wird schwer auf ihnen lasten. Oenone, mit Entsetzen denk ich es, erröten werden sie, wenn man mich nennt und wagen's nicht, die Augen aufzuschlagen. Oenone, das wird gewiß geschehen, zweifle nicht, o wahrlich, nie war eine Furcht gerechter, doch warum willst du sie der Schmach bloßstellen, warum dich selbst anklagen? Ach, es ist um uns geschehen, Phädra, hör ich sagen, bekennt sich schuldig, Phädra, trägt ihn nicht, den furchtbaren Anblick des verratenen Gatten. Wie glücklich ist dein Feind, dass du ihm selbst gewonnen gibst, auf Kosten deines Lebens. Was werd ich ihm antworten, wenn er nun als Kläger auftritt? Ach, ich muß verstummen, er aber wird sich seines grässlichen Triumphs mit Übermut erfreuen und jedem, der's hören will, von deiner Schmach erzählen. Eh dies geschieht, zerschmettre mich der Blitz, sag mir die Wahrheit, ist er dir noch teuer? Mit welchem Auge siehst du jetzt den Stolzen? Phädra, ein Ungeheuer ist er in meinen Augen. Oenone, warum den leichten Sieg ihm also lassen? Du fürchtest ihn, so wag es ihn zuerst der Schuld, die er dir vorwirft, anzuklagen. Wer kann dich Lügen strafen? Alles verdammt ihn, sein Schwert zum Glück in deiner Hand gelassen, dein jetziger Schrecken, dein bisheriger Gram, die vorgefasste Meinung seines Vaters und deine frühern Klagen über ihn, auch dies, dass du schon einmal ihn verbannt. Phädra, ich soll die Unschuld unterdrücken, lästern? Oenone, mir ist an deinem Schweigen schon genug, ich zittre so wie du, auch mein Gewissen regt sich, und tausend Tode stirb ich lieber, doch ohne dieses Mittel der Verzweiflung verlier ich dich, es gilt zu hohen Preis, so weiche jedes andere deinem Leben. Ich werde reden, Theseus, glaube mir, wenn mein Bericht ihn aufgereizt, wird sich mit der Verbannung seines Sohns begnügen. Ein Vater bleibt auch Vater noch im Strafen, doch müsst auch selbst das Blut der Unschuld fließen. Dein Ruf steht auf dem Spiel, es gilt die Ehre, der muß man alles opfern, auch die Tugend. Man kommt, ich sehe Theseus. Phädra, weh mir, ich sehe Hippolyt, ich lese schon in seinen stolzen Blicken mein Verderben. Tu, was du willst, dir überlass ich mich, in meiner Angst kann ich mir selbst nicht raten. Vierter Auftritt, Phädra, Oenone, Theseus, Hippolyt, Theramen. Theseus, das Glück ist mit mir ausgesöhnt, Gemahlin, es führt in deine Arme. Phädra, Theseus, halt, entweihe nicht die zärtlichen Gefühle, nicht mehr verdien ich diese Liebeszeichen, du bist beschimpft, das neidsche Glück verschonte, seitdem du fern warst, deine Gattin nicht. Ich bin nicht wert, dir fernerhin zu nahen, und gehe, mich auf ewig zu verbergen. Geht ab mit Oenonen. Fünfter Auftritt. Theseus, Hippolyt, Theramen. Theseus. Wie, welch ein seltsamer Empfang, mein Sohn? Hippolyt. Phädra mag das Geheimnis dir erklären, doch wenn mein Flehn was über dich vermag, erlaub, o Herr, dass ich sie nie mehr sehe, lass den erschrocknen Hippolyt den Ort, wo deine Gattin lebt, auf ewig meiden. Theseus. Verlassen willst du mich, mein Sohn? Hippolyt. Ich suchte sie nicht, du brachtest sie an diese Küste, du warst es selbst, o Herr, der mir beim Scheiden Arisien und die Königin anvertraut, ja mich zum Hüter über sie bestellt. Was aber könnte nun mich hier noch halten? Zu lange schon hat meine müß'ge Jugend sich an dem scheuen Wilde nur versucht. Wär's nun nicht Zeit, unwürd'ge Ruhe fliehend, mit edlerm Blute mein Geschoss zu färben? Noch hattest du mein Alter nicht erreicht, und manches Ungeheuer fühlte schon, und mancher Räuber deines Armes Schwere, des Übermutes Rächer, hattest du das Ufer zweier Meere schon gesichert. Der Wanderer zog seine Straße frei, und Herkules, als er von dir vernahm, fing an, von seiner Arbeit auszuruhen. Doch ich, des Helden unberühmter Sohn, tat es noch nicht einmal der Mutter gleich. O gönne, dass mein Mut sich endlich zeige, und wenn ein Ungeheuer dir entging, dass ich's besiegt zu deinen Füßen lege, wo nicht durch einen ehrenvollen Tod mich aller Welt als deinen Sohn bewähre. Theseus. Was muß ich sehen, welch ein Schrecknis ist's, das ringsum sich verbreitend all die meinen zurück aus meiner Nähe schreckt, kehr ich so ungewünscht und so gefürchtet wieder? Warum, ihr Götter, erbracht ihr mein Gefängnis? Ich hatte einen einzigen Freund, die Gattin wollt er dem Herrscher von Epirus rauben, von blinder Liebeswut betört. Ungern bot ich zum kühnen Frevel meinen Arm, doch zürnend nahm ein Gott uns die Besinnung. Mich überraschte wehrlos der Tyrann, den Waffenbruder aber, meinen Freund Pirithoos, o jammervoller Anblick, mußt ich den Tigern vorgeworfen sehen, die der Tyrann mit Menschenblute nährte. Mich selbst schloß er in eine finstre Gruft, die schwarz und tief ans Reich der Schatten grenzte. 6 Monde hatt ich hilflos hier geschmachtet, da sahen mich die Götter gnädig an. Das Aug der Hüter wußt ich zu betrügen. Ich reinigte die Welt von einem Feind, den eignen Tigern gab ich ihn zur Speise. Und jetzo, da ich fröhlich heimgekehrt und, was die Götter Teures mir gelassen, mit Herzensfreude zu umfassen denke, jetzt, da die Seele sich nach langem Durst an dem erwünschten Anblick laben will, ist mein Empfang Entsetzen, alles flieht mich, entzieht sich meiner liebenden Umarmung, ja, und ich selbst von diesem Schrecken angesteckt, der von mir ausgeht, wünsche mich zurück in meinen Kerker zu Epirus. Sprich, Phädra klagt, dass ich beleidigt sei, wer verriet mich? Warum bin ich nicht gerächet? Hat Griechenland, dem dieser Arm so oft gedient, Zuflucht gegeben dem Verbrecher? Du gibst mir nichts zur Antwort,